von Schiva. Neue milde Bonjour, dein Geschmack voll und zart, das ist Schivas Kaffeeglück auf ganz milde Art. Lange warst du in der Fremde, viel zu lang war ich allein. Heute bist du wieder bei mir, ich lade dich ein. Vieles kannst du mir erzählen von der Ferne und der See. Dazu fehlt uns nur noch eines, ein milder Kaffee. Neue milde Bonjour, ein Genuss mon amour, ein ganz von Schiva. Neue milde Bonjour, dein Geschmack voll und zart, das ist Schivas Kaffeeglück auf ganz milde Art. Jeder Mensch braucht ein Zuhause, jeder Mensch braucht einen Freund. Und auch ich hab den gefunden, der's gut mit mir meint. Danke für die schönen Blumen, für die weißen Azaleen. Unser Glück, das ist vollkommen, weil wir uns verstehen. Neue milde Bonjour, ein Genuss mon amour, ein ganz milder Kaffee kommt von Schiva. Neue milde Bonjour, dein Geschmack voll und zart, das ist Schivas Kaffeeglück auf ganz